Sei wie der Fluss, der bei seinem Meer fließt, der sich nicht abbringen lässt, egal wie schwer es ist. Selbst den größten Stein fürchtet er nicht, auch wenn es Jahre dauert, bis er ihn bricht. Und wenn ein Wille schläft, dann weck ihn wieder. Denn in jedem von uns steckt dieser Krieger, dessen Mut ist wie ein Schwert. Doch die größte Waffe ist sein Herz. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg an alle Krieger des Lichts. An alle Krieger des Lichts, wo seid ihr? Ihr seid gebraucht hier, macht euch auf den Weg. An alle Krieger des Lichts, an alle Krieger des Lichts, das hier geht an alle Krieger des Lichts. Hab keine Angst vor deinen Schwächen, fürchte nie deine Fehler aufzudecken. Sei bedacht, beruhigt und befreit, sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. Lass dich nicht täuschen, auch wenn's aus Gold ist. Lass dich nicht blenden, es reicht von falschem Stolz. Ich lerne vergeben und verzeihen, lerne zu fesseln und zu befreien. Lasst uns aufstehen, macht euch auf den Weg an alle Krieger des